Folge 50. Zwinker-Smiley. Das Vorwort. Bei 50 Folgen, da fängt das Leben an. Bei 50 Folgen, da haben wir viel Spaß. Hallo Thorsten, 50 Folgen, wir haben's fast geschafft. Noch 50 mehr, dann haben wir 100. Ich kann rechnen. Hi! Na? Hallo, hallo und herzlich willkommen zur 50. Ausgabe des Langeweile-Podcasts. Wir haben 50 Folgen. Wir haben 50 echt, Folgen, ja. Das ist heftig. Nee, eigentlich haben wir, wie viel haben wir? Wir haben, wir haben offiziell 50 Folgen aufgenommen, es sind aber nicht 50 online. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie man es zählen kann. Aber wenn man zusammenrechnet, alle Folgen, die bei iTunes sind, alle Folgen, die bei Spotify sind, alle Folgen, die bei YouTube sind, haben wir schon über 100 Folgen insgesamt. Krass, wir sind ja schon über voll erfolgreich 100 Folgen. Auch. Ja. Das ist extrem ja dann quasi fast, ist ja dann fast sogar für jeden Sub eine Folge. Wir sind wirklich extrem erfolgreich. Kurzer Tease für nachher. Uns hat, vielleicht hast du das gar nicht mitbekommen, ich habe vorhin eine Mail bekommen an unsere Podcast-Adresse. Kann ich jetzt auch noch mal sagen. Du machst die überhaupt auf? Ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal reingeguckt habe in unsere derlangeweile.podcast@gmail.com E-Mail-Adresse, an der uns auf jeden Fall Leute erreichen können. Doch. Ich lese da immer die Zuhörernachrichten, die Beschwerdebriefe, die Rügen vom Presserat und so. Das mache ich immer. Und was ich jetzt entdeckt habe auch und nicht in den Spam-Mails, auch ganz wichtig dazu zu sagen, eine gute C.A. nenne ich sie jetzt mal, die möchte, dass wir an einer Studie teilnehmen, Thorsten. So viel mal zu unserer Bekanntheit. Welche Studie ist es denn? Müssen wir uns dafür ausziehen? Weil wir machen das einfach mal jetzt. Ich klicke mal jetzt direkt drauf. Das ist eine Wissenschaftlerin, eine Psychologin. Dürfen wir das vorlesen? Doch, wir dürfen es vorlesen. Das ist jetzt nicht illegal, wenn wir das hier. Doch. Also, sie schreibt, liebe Podcasterin mit Gender-Sternchen, finde ich schon mal sehr gut. Wunderschön. Mein Name ist C.A. Ich kürze das jetzt mal ab. Ich bin Psychologin, arbeite derzeit an bla bla bla bla bla Hochschulen, Uni und podcaste mit Leidenschaft. Darüber hinaus mache ich mir viele Gedanken über die deutschsprachige Podcast-Landschaft. Wow. Warum lachst du jetzt so scheiße? Naja, wenn sich viele Gedanken über die deutschsprachige Podcast-Landschaft macht. Hat auch irgendwie, also, was ist da schiefgelaufen? Naja, auf jeden Fall macht sie sich viele Gedanken und würde gerne genauer verstehen, warum sich Menschen dazu entschließen zu podcasten, warum sie damit weitermachen und wie ihre Persönlichkeit mit der Entscheidung im Zusammenhang stehen könnte. Mhm. Interessant, interessant. Und sie hat hier so einen Link zu so einem Umfragenbogen, der irgendwie 30 bis 45 Minuten gehen soll. Vielleicht können wir den, ich weiß nicht, wollen wir den machen? Mal drauf gucken. Weißt du was? Den machen wir noch im Laufe der Sendung, aber ich glaube erstmal. Wir können es hinten ranhängen, oder? Wir können es hinten ranhängen als so einen kleinen Tease. Ja, doch. Ich weiß es nicht, ich habe es mir noch nicht angeguckt. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Und jetzt warte mal, also jetzt mal hier wegen hinten dranhängen. Wir hatten ja hier vor der Europawahl, ein paar Wochen vorher, haben wir ja den Wahlomat gemacht. Ja, komm. Und ja. Da haben wir auch zum Schluss dann noch 30 Minuten das eben dann abgehackert. Ja, weißt du, was meine Freundin zu mir meinte? Wir hätten eine ganze Sendung davon machen können. Wie Idioten. Ja, wenn es denn lustig gewesen wäre, ne? Deswegen haben wir es ja hinten rangehangen, weil wir nicht genau wussten, okay, wie politisch wird das jetzt? Jetzt mal hier kurze Transparenz. Nee, aber generell einfach, sie fand es sehr geil, quasi so die Argumente von uns beiden dann zu hören, die wir dann so ausgetauscht haben, obwohl da ja eigentlich gar nicht so viel Streit war, außer hat sie das, beim ersten Hat sie das Punkt. Genau so gesagt? So, oh, fand ich richtig geil. Hat sie das so gesagt? Also, ja, so mehr, ja. So mehr so mit so einer echt so einem leicht feuchten Slipper auch schon so. Oh. Das war schon ziemlich geil, wie ihr da so über den Wahlomat geredet habt, ey. Argumente hätte ich mir wohl länger angucken können, ey. Die Grünen. Schon alleine wieder beim Gedanken werde ich richtig wuschig, ey. Da möchte ich direkt wieder ein Kreuz bei euch beiden machen. Ja, deswegen hast du auch nur alle 4 Jahre Sex. Bald ist es wieder soweit, yay. Ja, bald ist wieder Bundestagswahl. Ey, ich habe gemerkt, wir müssen einfach, ich muss nie wieder, ich wollte mir was zu trinken bestellen bei Durst Express. Kennst du die? Das nein. Ist so wie Lieferando, ne? Lieferando kannst du ja Pizza bestellen oder alles andere an Essen. Da halt nur Wasser oder Getränke. Genau, das ja. Dachte ich zumindest anfangs so. Da dachte ich schon, okay, cool. Essen habe ich schon mal, Wasser habe ich, beziehungsweise Getränke, Limos, so. Es ist fast alles perfekt. Ich habe fast alles, ich muss fast nie wieder das Haus verlassen. Aber es gibt natürlich noch so ein paar Kleinigkeiten. Und dann habe ich entdeckt, was Durst Express auch noch anbietet. Und jetzt muss ich nämlich wirklich nie wieder das Haus verlassen, was phänomenal ist. Du kannst dir Toilettenpapier liefern lassen bei Durst Express. Und jetzt bin ich einfach seit 3 Wochen, bin ich hier in diesem Zimmer, guck mir YouTube-Videos an, hab viel Spaß mit Essen, mit Trinken und mit Toilettenpapier und mir geht's einfach so gut wie noch nie. Es stinkt ein bisschen, das gebe ich zu, aber ich muss ja zugeben, mir würde jetzt aber ein bisschen Angst machen, wenn jetzt quasi ein Unternehmen anbietet, okay, hier hast du meine Getränke, aber in unserem Sortiment haben wir für dich natürlich auch Toilettenpapier, weil wer weiß, was in unseren Getränken drin ist. Haha. Falls du mal kleckerst, ist eigentlich ganz nett. Falls du mal kleckerst. Was haben die denn noch? Die haben noch irgendwie. Ich kenne das wohl sonst von Prinzip her. Da gibt es ein Startup, was aus Münster kommt. Also der Stadt, in Anführungsstrichen, wo ich aufgewachsen bin, wo ich herkomme. Flaschenpost heißt das. Und die haben quasi das Prinzip, was du gerade schon gesagt hast, nur halt ohne Toilettenpapier. Das wäre vielleicht dann noch so ein bisschen so eine kleine Erweiterungssache. Die nehmen aber auch zum Beispiel Pfand und sowas mit zurück. Also wenn du bei denen, da kannst du alles bestellen, was im Getränkemarkt irgendwie vorhanden ist. Also Schnaps, Bier, Wasser, Limos, hast du nicht gesehen. Aber die nehmen auch auf jeden Fall den Pfand wieder mit. Ja, das machen die bei Durst Express auch. Also ich muss mal wirklich die ganz kurz unironisch loben, wie geil die einfach sind. Weil du kannst dir da Limos bestellen, halt zum normalen Preis meistens. Ich glaube, manchmal ist es ein bisschen teurer. Aber in der Regel wirklich der normale Preis wie im Supermarkt. Und es wird, genau, halt es wird halt kostenlos geliefert und die nehmen auch Pfand wieder mit. Das heißt, die Mitarbeiter verdienen absolut überhaupt gar nichts in diesem Betrieb. Also anders kann ich mir das nicht vorstellen, wie die das sonst stemmen. Und da kann ich nochmal eben einhaken. Also ich weiß, dass bei Flaschenpost, dass es da ungefähr so 10 Euro sind. Also ein bisschen über dem Mindestlohn. Weiß ich daher. Für die erste Firma. Ja. Kann ich hier direkt mal auch nochmal hier reinwerfen, ne, liebe Leute von Flaschenpost. Ich habe mich bei euch beworben und wollte eigentlich für die Semesterferien, wollte ich 10 Wochen bei euch durchschuften. Also ne, vor allem letzten Sommer, nee, vorletzten Sommer, da war es nicht ganz so heiß, aber trotzdem wollte ich das machen für 10 Wochen. Ihr hättet für 10 Wochen einen Typen gehabt, der alles macht, der sich richtig versklaven lässt für Geld. Und was haben sie mir am Telefon gesagt? Tut mir leid, wir stellen Leute erst ab 3 Monaten ein. Also, dass die quasi kontinuierlich 3 Monate da sind. Und dann nehmen sie halt einen Typen, lehnen die dann wie mich ab, der schon sein ganzes Leben lang einen Bulli fährt, also aufgrund dessen, dass meine Eltern einen Bulli haben, also jetzt nicht irgendwie, dass sie sagen können, oh nee, der hat keine Ahnung, wie man Auto fährt, der Arsch. Nein, ist nämlich nicht so. Und ich bin eigentlich, schätze ich mich so ein, dass ich ein extrem loyaler Arbeitnehmer bin. Bin ich? Ja, Nehmer, nicht Geber. Arbeitnehmer bin ich. Noch Nehmer. Noch Nehmer, bald läuft es ja aber ganz anders. Der sich auf jeden Fall den Arsch aufreißt für so einen Quatsch und der auch ohne zu meckern Überstunden macht. Aber hey, okay, wenn ihr einfach Leute wollt, die quasi nur ab 3 Monate arbeiten, dann ich weiß nicht jetzt gerade, dass du den Flaschenpostjob nicht bekommen hast. Ich meine, also ja, so geil ist das jetzt auch nicht. Nee, die Sache ist ja die. Bei Flaschenpost habe ich mich beworben, weil ich Geld brauche. Also, das war das. Im Endeffekt bin ich dann bei einem anderen Job dann vor letztes oder vorletztes Sommersemester bin ich gelandet, wo ich dann einfach nur Gabelstapler gefahren bin. Also, ich bitte dich, da habe ich jetzt nichts Anspruchsvolles. Gibt es auch irgendwie so Toilettenpost, die dann aber auch Getränke verkaufen? Oh, das wäre dann vielleicht nochmal so eine andere Möglichkeit. Das, das wäre dann. Vielleicht eine Nische. So eine Nische, mit der du trotzdem den kompletten Markt abgreifst. Wie soll man das denn? Toilettenexpress? Toilettenexpress. Naja, ist glaube ich sehr ähnlich wie Durst Express. Ja. Aber Toilettenpost ist auch sehr ähnlich wie Flaschenpost. Also vielleicht müssen wir da nochmal ein bisschen kreativer werden, habe ich das Gefühl. Ja, so, und ich glaube, jetzt ist das Vorwort auch vorbei. Dann können wir jetzt, glaube ich, endlich hier anfangen mit dem ganzen Gehabe, denn das wir hier überhaupt vorhaben. War erst der Anfang. Kapitel 1: Horror-Dates. Ja, und da darf ich jetzt natürlich dann einspringen, weil ich bin natürlich ein anerkannter Experte, was das angeht. Nee, hat eigentlich einen ganz anderen Hintergrund. Ich bin bei Instagram, folge ich eigentlich nie irgendwie professionellen Super-Influencer-Seiten. Das Einzige, naja, du folgst wo mir. Ja, also professionelle Influencer oder Promis. Ach so. Quasi. Den folge ich nicht. Okay. Und es gibt quasi bei Instagram so ein Bunch of Sites, die alle anfangen mit Horror-Stories. Also entweder Horror-Ex-Stories, Horror-WG-Stories, Horror-Work-Stories oder halt auch Horror-Date-Stories. Und ich weiß nicht, kennst du das von Nee, denen? Ich kenn's nicht. Hab das noch nicht gehört. Also Dates an sich sind mir ein Begriff, Horror auch, aber jetzt das mit Instagram und so, nee. Ja, also an sich ist es so aufgebaut, dass quasi jeder, der irgendwie mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat bei einem Date, der kann ihnen dann die Geschichten schicken und die sortieren das dann wohl irgendwie aus und schreiben das dann so Jodel-Post-mäßig dann ja, quasi. Es gibt auch, also von diesen Seiten, ne, hier, dass man denen irgendwas schickt und die posten das dann quasi für alle so. Das gibt's auch so im ganz kleinen Kreis für die private fürs private Gymnasium und sowas. Meine Freundin hat mir da mal eine Seite gezeigt von ihrer alten Schule, wo dann auch Leute irgendwie sowas gesagt haben, wie immer wenn der Lehrer reinkommt, dann kriege ich eine Latte oder irgendwie sowas, ne? Wo dann wirklich so richtig private Dinge drinstehen und man kennt halt wirklich die Menschen dann irgendwie auch persönlich. So, das ist wirklich crazy. Naja. Ja. Naja, auf jeden Fall, also da stehen dann also ähnliche Sachen drin und das gibt's halt dann für, sag ich mal, für Arbeitgeber, irgendwelche Geschichten, die dann bei der Work-Stelle dann passiert sind, wie man das hier im schönen neuen Denglischen sagt, von Ex-Freunden oder Freundinnen oder halt auch von Horror-Date-Stories und an sich, also wie gesagt, ich bin da ein bisschen süchtig nach so die ganzen Geschichten sich durchzulesen, ob sie jetzt wahr sind oder nicht, ist mir eigentlich egal. Und ich hatte letztens mit meiner Freundin auch drüber geredet, die hatte mich gefragt, sag mal, Thorsten, hattest du irgendwann auch schon mal so schlechte Dates? Und dann bist du natürlich erstmal in so einer, sag mal, komischen Situation, wenn du dann quasi erstmal nachüberlegst, was du denn bisher schon in deinem Leben alles so für einen Scheiß gemacht hast. Aber es ist ja erstmal schön, dass sie nicht weiß, dass du ein schlechtes Date hattest, möglicherweise, weil das heißt ja zumindest, dass die Dates, die du mit ihr hattest, dass sie die ganz gut fand. Ne? Das ist ja schon mal schön. Ja, also man muss dabei sagen, ich hatte in meinem Leben bisher eher weniger Dates. Das liegt einfach daran, dass ich zwei langjährige Beziehungen hatte. Oh. Ne? Und da ist dann halt nicht viel mit Daten. Also die erste Beziehung, die hatte ich ungefähr von, ich sag mal, 18 bis 24, 18 bis 23, sowas um den Dreh. Mhm. Und genau in der Zeit, da probieren sich ja eigentlich die meisten Leute dann so richtig aus und rasten dann, sag ich mal, sexuell, datemäßig dann. Rasten sexuell aus, das klingt. Ja, das klingt nach einem letzten Rock an Ring. Na. Ja, sowas. Ich weiß, so beschreibe ich mal meine Jugend, ne? Das, was ich so mitbekommen habe. Und bin ja jetzt auch langjährig quasi glücklich in einer Beziehung. Selbst zwischen den Beziehungen habe ich nicht gedatet. Also was einfach nur quasi meine Freundin kennengelernt, einfach keinen Bock oder meine Freundin kennengelernt und dann. Aber hattest du nie, Lust, irgendwie auch dich sexuell zu entdecken? Das habe ich in meinen Beziehungen gemacht. Ja, aber auch irgendwie, keine Ahnung, es ist ja so, dass wir Menschen, wir haben ja alle unterschiedliche Werte, so, ne? Und da hatte ich auch letztens ein Buch drüber gelesen, dass auch hier politische Gesinnung, ob man jetzt eher konservativ ist oder eher grün, liberal und so, dass das alles auch stark natürlich mit Werten zu tun hat. Und Menschen, die eine hohe Ausprägung beim Wert Offenheit haben, sind halt eher so liberal, links, so, ne? Und da würde ich dich ja auch einschätzen, ungefähr, würde ich mal so sagen. Also, mhm. Und ja, natürlich auch, dass du auch sehr offen bist und dann natürlich auch sehr, also das finde ich, gehört alles so mit dazu, sehr offen, experimentierfreudig, so offen gegenüber Neues, aber dass man auch, also auch so neophil, dass man immer neue Sachen kennenlernen und entdecken möchte. Aber bei Frauen hattest du das nie, oder was? Nein, also wie gesagt, also ich. Oder Männern, oder sich, ich will dich jetzt nicht sexuell einschränken. Keine Ahnung, du hast dich nie ausgelebt. Also, das ist dein Problem, so ein bisschen gerade. Nee, also ich finde schon, dass ich mich, also ich persönlich sage, ich habe mich eigentlich ziemlich sexuell ausgelebt und ich fühle mich an sich eigentlich auch ziemlich zufrieden, so mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe und also wie es eigentlich so lief. Also ich hatte nie das Verlangen, irgendwie jetzt, keine Ahnung, irgendwelche, als ich dann Single war oder sowas, irgendwelche krassen Fünfer-Gangbang-Orgien zu haben. Du hattest noch keine Fünfer-Gangbang-Orgie? Alter. Nee, vier waren es bisher leider nur. Ja, tut mir leid. Nee, also irgendwie, ich habe da nie so das Verlangen dazu, weil ich eigentlich in Anführungsstrichen, also ich bin gesättigt. Also ich bin zufrieden mit. Das ist langweilig, bist du. Ja, das denkst du. Haha. Nee, nee. Und wenn ich dich dann gut ausziehe, mein lieber du, dann bist du aber richtig fuchsig. Naja. Fuchsig. Genau, jetzt auf jeden Fall wegen Horror-Date-Stories. Ja. Dann hatte meine Freundin mich halt gefragt, ey, hattest du schon irgendwie ein Date? Und ich habe gesagt, so, nee. Und dann hatte ich da noch ein bisschen länger drüber nachgedacht und dann ist mir eingefallen, also ich verändere jetzt den Namen einfach, ich nenne sie jetzt einfach Katrin. Oder nee, Tanja, super, Tanja. Tanja. Ich hatte Tanja kennengelernt, das war dann, da war ich glaube ich 16, 17, sowas um die Ecke, auf einer Geburtstagsparty von einem Freund, wo wir auch übernachtet haben. Der wohnt ein bisschen weiter außerhalb, also sag ich mal so wirklich in der Bauernschaft und die haben da so eine kleine Gärtnereianlage und wir haben dann alle in der ja so größeren Abstellhalle oder sowas oder Scheune dann im Sommer dann, als es draußen auch, keine Ahnung, nachts selbst irgendwie 25, 26 Grad war, dann halt in der Halle geschlafen. Alle so mit Schlafsäcken und hast du nicht gesehen und da sind dann ich und Tanja sind uns dann so ein bisschen näher gekommen und dann haben wir auch Nummern ausgetauscht und dann meinte ich so, ey, nachdem wir dann noch so ein bisschen länger geschrieben haben, so ICQ-mäßig, so au, au, au, noch die coole Zeit, habe ich dann gesagt, ey, wollen wir uns nicht irgendwie treffen zu einem Date? So, und wir hatten uns nach der Party nie wieder so in Person gesehen und auf der Party waren wir halt beide betrunken. So, und jetzt kannst du ungefähr schon denken, wo es irgendwie drauf hinausläuft. Horror-Date wegen ihrem Aussehen? Nein. Nö, sie ist, also schätze ich, hoffe ich mal, dass sie noch lebt, aber sie war eigentlich ein recht hübsches Mädchen. Aber ich war eher so das Horror-Date, nicht sie. Ach, du warst, okay. Genau, wir hatten nämlich gesagt, ja komm, dann gucken wir irgendwie einen Film im Kino. Ich weiß auch gar nicht mehr, welcher das war. Das war, glaube ich, so ganz typisch so eine romantische Komödie oder sowas. Kapp und Kappa. Ja, wunderschön auf jeden Fall. Und dann habe ich gesagt, ja, ey, dann lass doch in den Film gehen und dann treffen wir uns halt in Münster. Und sie ganz kurz, Zwischenbemerkung, Filme gucken auf Dates, Fehler Nummer 1. Dating-Fehler Nummer 1, die du nicht gemacht hättest, wenn du schon mal mit 18 angefangen hättest, dir ein paar Dates zu suchen und mal ein bisschen Frauen kennenzulernen. Hey, stopp. Ich war zu dem Zeitpunkt 16 oder 17. Also das war. Okay, ja, dann warst du ein 16-jähriger Vollidiot. Keiner ja, so geht irgendwie auf Dates niemals in Kinos gehen. Weil da auf gehst dem du, ersten da, Date. Auf ja, dem ersten auf dem Date. Ersten, noch schlimmer, du willst dich doch kennenlernen untereinander. Ja. Sondern gehst du da rein, ihr sitzt nebeneinander, nicht mal ein Kuschelsitz, einfach nur jeder für sich in einem Stuhl. Und dann guckt ihr auf dem Bildschirm oder nicht, es ist nicht mal ein Bildschirm, es ist einfach nur eine Betonwand, die angestrahlt wird. Da guckt ihr rauf und es passiert einfach nichts. So, ihr redet nicht miteinander, keine Interaktion. Danach geht ihr nach Hause, nichts wahr. So, also es ist halt einfach lame, so Kino-Dates sind scheiße. Ja, das könnte ich dir jetzt auch sagen, aber damals hatte ich halt überhaupt keine Ahnung von so einem Aber Quatsch. Wenigstens gut, dass du es jetzt weißt. Ja, das weiß ich, keine Sorge. Auf jeden Fall. Zeit ausgemacht und wir treffen uns dann quasi in Münster. Sie ist quasi auch noch aus einer anderen Stadt dahin gekommen. Also sie kam auch vom Land, in Anführungsstrichen, sag ich mal. Und ja, es war Sonntag und wir haben gesagt, okay, 15 Uhr, da treffen wir uns dann quasi im Münster vor dem Hauptbahnhof. Das Problem war nur zu der Zeit, ich wäre halt so ein computersüchtiger Spasti. Und ich habe die ganze Zeit beim PC zocken. Ich weiß auch gar nicht mehr, welches Spiel ich. Ich glaube, ich war sogar GTA San Andreas. Ich habe beim Zocken die ganze Zeit auf die Uhr geguckt und gesagt, ja komm, eine Runde, ja komm, ein bisschen geht noch. Ja komm, aber das mache ich noch eben. Ja, das geht auch noch. Und dann irgendwann so, ja, jetzt müsstest du eigentlich schon im Bus sitzen. Kack, was mache ich denn jetzt? Und dann eben schnell SMS geschrieben und dann hatte ich auch so einen ganz dämlichen, so eine ganz dämliche Entschuldigung und dann quasi zu dem Zeitpunkt, wo sie dann quasi schon gewartet hat, habe ich geschrieben, oh ja, tut mir leid, wir sind jetzt erst gerade. Wurde vom Auto angefahren. Nee. Was vielleicht auch stimmt, innerhalb des Videospiels. Ja, vielleicht gar nicht so gelogen, aber ich habe dann auf jeden Fall dann gesagt, ja, tut mir leid, irgendwie war noch mit Verwandten unterwegs oder sowas und ich bin jetzt erst zu Hause, ich komme dann. Und dann dachte ich mir so, ja scheiße, was machst du denn jetzt? Dann natürlich erst nochmal weiter 10 Minuten gezockt und dann doch PC ausgestellt, in die Dusche unter die Dusche gegangen. Und sehr dann habe ich gedacht, egal, es geht weiter nach oben. Aber Dann dachte ich mir, er kann es auch jetzt nicht mit leeren Händen da auftauchen. Ich war dann insgesamt wirklich 90 Minuten zu spät dann da, weil die Busse am Sonntag in La natürlich auch nicht regelmäßig fahren. Das ist so dumm. Dann hatte ich mir von zu Hause, wir haben immer so einen Vorratskeller an Süßigkeiten, habe ich mir da so zwei Schokoladen-Dingsbums mitgenommen, einfach geklaut von meinen Eltern. Entschuldigung auch nochmal an meine Eltern nachträglich. Und die dann mitgenommen und dann so aus dem Bus ausgestiegen, dann zu ihr gegangen, hey, tut mir leid, hier, dann ich habe zwei Schokoladen für dich. Und dann sie so, ich mag gar nicht zartbitter Schokolade. Und ich so, nein. Es war zweimal zartbitter Schokolade. Ich komme 90 Minuten zu spät zu dem Date dahin. Der Film, der ist natürlich längst schon gelaufen, aber wir dachten so, ey komm, dann gucken wir uns doch irgendwie einen anderen Film an. Und dann ist der eigentliche Film, der wir gucken wollten, der ist an einem anderen quasi Kinosaal, ist er noch dann quasi, also es hat zeitlich dann sogar noch ganz gut gepasst, aber dann ist es genauso weitergegangen, wie du gesagt hast. Also man sitzt da halt quasi vorm Bildschirm, guckt den Bildschirm an und dann geht man wieder raus und dann verabschiedet man sich und geht nach Hause. Und hey, komischerweise habe ich danach nie wieder was von ihr gehört. Ich bin ein richtiger Lappen. Aber hey, ne, das war ein altes Ich und ich bin auf jeden Fall gereift und ich weiß auf jeden Fall. Zartbitterschokolade. Zartbitterschokolade zieht halt nicht. Nee. Das ist die Quintessenz. Es gibt nichts Unromantischeres als Zartbitterschokolade. Also, hättest du auch gleich einfach einen Kanister Benzin mitbringen können. Was man damit so alles anstellen kann, weiß ich auch nicht. Kanister Benzin? Ja, keine Ahnung. Was weiß ich. Nee, aber auf jeden Fall, ich hatte das eigentlich schon voll verdrängt, aber als meine Freundin mich drauf angesprochen hat, da kam das dann irgendwie so einen Tag später so, wie so ein posttraumatisches Stresssyndrom, so einfach so, wie so ein Zug, der einen überfährt, so wieder so, oh mein Gott, was ist denn da passiert? Was bist du für ein Lappen? Das kenne ich, solche Momente. Ich freue mich tatsächlich richtig doll, dass das Gehirn einfach Sachen verdrängen kann. Also, dass du einfach Erinnerungen hast, wo du weißt, okay, fuck. Oh nee, jetzt muss ich erstmal 3 Monate irgendwie mich scheiße fühlen, aber dann geht es auch irgendwann langsam weg. So, irgendwann hast du es einfach vergessen. Auch so eine Situation, die ich mal hatte, wo ich in einem Club war mit meinem Bruder und mit seiner damaligen Freundin und ich halt so überhaupt nicht Club erfahren, versucht habe, irgendwelche Mädels anzutanzen und so und dann halt einfach so mich so zu so einer Gruppe Mädels so dazu getanzt, irgendwie als 18-Jähriger oder 17-Jähriger so und einfach irgendwie, ja, keine Ahnung, was habe ich denn gemacht? Ich habe den einen Mädel auch so irgendwie angefasst dann, also nach den Händen, das klingt falsch, also einfach so nach den Händen gefasst, aber sie wollte irgendwie gar nicht tanzen, so. Und ich war so, komisch. Ja doch, komm, tanz mal mit mir, so. Aber sie wollte nicht und das war so richtig unangenehm. Und dann so, ja, nee, ey, tschüss. Bei so einer 50 Kilogramm Ginger-Maschine wie bei dir, da kann ich das gar nicht, also, da weiß ich gar nicht, warum die dann so komisch drauf war. Ja, willst du jetzt sagen, weil ich hässlich bin, kann ich keine Frauen abschleppen oder was? Nein, weil ich es mir gut vorstellen kann, wenn die Mädels da, keine Ahnung, mit 6, 5 Leuten in so einer Gruppe dann tanzen und du von hinten ankommst, also ist ja egal, der hätte auch, weiß was ich, Brad Pitt ankommen können, aber das ist halt einfach, die haben halt keinen Bock dann darauf. Ich kam nicht von hinten an, ich kam schon von vorne an. Ich hab halt gedacht, die hätten irgendwie über mich getuschelt oder sowas, irgendwas zu mir gesagt. Wahrscheinlich haben die so sich Paranoia. Ich weiß nicht. Mich. Nee, ich dachte halt, die hätten irgendwas gesagt, so, aber wahrscheinlich haben die sich über mich lustig gemacht. Und dann kam ich auch noch so an, hey, wollt ihr tanzen mit mir? Und dann einfach lachend weggegangen, dann die Mädels so. Und ich stehe dann da alleine auf der Tanzfläche. Mein Bruder guckt mich traurig an, seine Freundin guckt mich traurig an. Dann machen die beiden miteinander rum und ich stehe da einfach allein und will weinen und nach Hause. Und tja, ganz schlimm. Ja. Mein Leben ist auch übrigens nicht besser geworden. Die letzte Woche war ganz schön scheiße. Ich habe ja letzte Woche schon ein bisschen so von der Handy-Story erzählt, erinnerst du dich? Lass mich eben ganz kurz nachdenken. Also Handy kaputt, dann in die Schweiz geschickt und dann irgendwann Nachricht bekommen, ist beim Zoll und jetzt wird's repariert. Genau, ich fasse auch nochmal ganz kurz zusammen. Erst Handy runtergefallen, Risse im Handy, dann Wasserschaden auf einmal, weil Risse im Handy und ich zu dumm, das zu checken, dass da jetzt da auch Wasser reinkam. Dann Handy eingeschickt in die Schweiz, wo es repariert werden soll. Dann Ersatzhandy mitgehabt. Ersatzhandy wurde geklaut in Leipzig. Dann habe ich jetzt ein Ersatz-Ersatz-Handy von meiner Freundin bekommen, was noch da ist und funktioniert. Dann hat es super lange im Zoll festgehangen, mein Handy. was halt repariert werden soll. Und das erste. Genau, das, was halt kaputt gegangen ist. So, das andere ist ja einfach weg, es wurde ja geklaut. Und jetzt habe ich erfahren, dass einfach das Handy, was ich eingeschickt habe, das wurde auch geklaut. Das haben die einfach. Nein. Doch, die haben einfach den Brief, wo halt das Handy drin war, schön in Taschentüchern eingewickelt, haben die einfach aufgemacht, haben das Handy rausgenommen, haben irgendein Metallteil, keine Ahnung, was das ist, irgendein Metallteil dazugelegt, da reingelegt und das dann weitergeschickt an den Reparaturservice. So, damit halt wahrscheinlich irgendwie das Gewicht gleich bleibt oder so, ich weiß es nicht genau, wie die das machen da bei der Post. Ja, aber dann war das Handy weg und ich hatte oder die dann bei der Reparatur hatten irgendein Metallteil, so, einfach geklaut. Alter, und ja. Wie läuft's jetzt? War das Paket versichert oder? Nee, ich hab's vorher extra nicht versichert. Oh. Weil ich dachte so, nö, jetzt gebe ich, also dafür gebe ich jetzt kein Geld aus, so. Das ist auch so, das hätte jetzt auch nicht so viel gebracht, keine Ahnung, dann bezahlst du da irgendwie nochmal 10 Euro mehr, damit das für 100 Euro versichert ist. Keine Ahnung, das ist auch scheiße, vor allem wenn du dann schon so viele Kosten hattest. Ach, naja, es ist jetzt weg. Ich glaube, man kann da auch nicht mehr so viel machen. Ich weiß nicht. Also, die haben irgendein Schadensprotokoll angelegt. Aber ich habe mir jetzt einfach. Ah ja, genau, es ging noch weiter. Dann habe ich mir neues Handy bestellt. Also nochmal dasselbe, einfach dann neu bei eBay. Aber bei einem richtigen, nicht bei irgendeinem privaten eBay-Verkauf. Ich dachte, jetzt geht's los. Nee, ey. Sondern schon bei Cyberport. So, die haben hier auch einen Laden in Leipzig um die Ecke. So, aber da habe ich es halt billig bekommen dann mit eBay, Gutschein und sowas, ne? So, da habe ich es bestellt. An die falsche Adresse geliefert. Ah! Ich habe es einfach nach Salzgitter geschickt, wo ich studiert habe. Da habe ich es hingeschickt. Und dann dachte ich, wäre ich so clever, okay, schreibe ich meinen Mitbewohner, meinen ehemaligen Mitbewohner, der wohnt dann nämlich noch. Und der hätte das auch für mich angenommen, der war aber an dem Tag, als es kam, nicht da. So, das heißt, es liegt da jetzt irgendwo auf der Post. Ich muss jetzt 7 Tage warten, dann wird es zurückgeschickt und dann kriege ich hoffentlich mein Geld wieder. Und also, ich würde dir anbieten, aber da gibt es 2 Probleme. Ich würde dir ja wohl anbieten, weil ich bin ja hier noch in der Nähe, dass ich das abhole. Aber das erstens, geht nicht. Ich brauche eine Vollmacht von dir und zweitens, dann ist das Handy halt bei mir und immer noch nicht in Leipzig. Ja. Ja, genau. Nee, ist auch egal, ich habe es mir jetzt einfach nochmal bestellt. Ich hab's mir nochmal bei Amazon gekauft. Bist du ein Lappen? Und es ist da. Es ist noch nicht bei mir. Ich kann noch nicht irgendwie sagen, okay, alles ist gut, aber es ist beim Nachbar. Es ist seit Dienstag beim Nachbar. Ich komme irgendwie nicht zum Nachbar ran. Ich habe jetzt schon dreimal geklingelt. Her. Ja, ich habe schon dreimal geklingelt und ich habe auch heute aber erst erfahren, dass das wirklich das Handy ist. Ich dachte, ich habe so eine Nachricht bekommen. Ja, the order was delivered oder so. Und halt am Thursday wird es geliefert. Und ich dachte die ganze Zeit, das wäre Donnerstag. Aber das ist wohl Dienstag. Ach, ich bin mir auch irgendwie unsicher. Aber ich glaube, das müsste eigentlich jetzt mein Handy sein, was da oben liegt beim Nachbar. Auf jeden Fall macht der noch nicht auf. Naja. Plot-Twist. Dein Nachbar ist genau der gleiche Typ, der auch das Handy beim ersten Mal vertauscht hat. Mein Nachbar arbeitet bei der Post, ja. Fuck. Oh nein. Das kann gut sein. Horror-Handy-Stories auf jeden Fall. Mein Vater ist aber was Ähnliches passiert. Der war ganz jahrelang war der Dauerkarteninhaber auf der Arena auf Schalke für Fußball. Und die Dauerkarten, die sind quasi, haben so eine Kreditkartenform. Ja. Und als die Dauerkarte für ihn dann quasi geliefert werden sollte für die neue Saison, für die kommende, hat er quasi auch die Post bekommen. Aber dann haben sie gesehen, dass er quasi einfach an der Seite, wurde dann einfach mit dem Cuttermesser in den Briefumschlag einfach reingeschnitten und die Karte rausgeholt. So einfach geht's. Richtig, also ich find's auch mega frech einfach. Warte, in den Briefumschlag? Warte, wo hat er genau, in den Briefumschlag? Die Dauerkarte, die hat quasi die gleiche Form wie eine Kreditkarte. Ja. Und die wird dann einfach quasi, wie du auch, sag ich mal, eine neue Bankkarte oder sowas bekommst, wird die einfach in einem Briefumschlag, einem ganz normalen, mit so einem Zettel, so einem DIN A4, wo das an so einem DIN A4-Zettel dran ist, dann quasi durch Deutschland geschickt und dann quasi ist es dann zu meinem Vater gekommen. Und als er dann quasi die Post dann zu Hause aufmachen wollte, hat er gesehen, dass dann quasi am länglichen Ende des Briefkopfes dann einfach dann quasi die Seite aufgeschlitzt war und die Karte dann quasi so rausgeholt wurde aus dem Briefumschlag. Clever auf jeden Fall. ja, mega clever von den Leuten auf jeden Fall, aber hat nicht ganz so viel genutzt, weil der hat das dann einfach am selben Tag dann quasi gemeldet, dann beim Verein beziehungsweise auch bei der Polizei. Und als dann der Trottel versucht hatte und dachte sich, ey cool, ich habe jetzt eine Dauerkarte, ich gucke mir jetzt ein Schalke-Spiel an, wurde er dann einfach dann festgenommen. Also der hat dann versucht, wirklich mit der Karte von meinem Vater dann da reinzugehen, die dann natürlich nicht mehr quasi gezählt hatte. Der hat einfach innerhalb von einer Woche hat er dann quasi eine neue Dauerkarte bekommen, meinem Vater, mit einer anderen Nummer. Und die Nummer, die ehemalige Dauerkarte, die dann quasi der, ja sag ich mal, der Dieb sich dann genommen hatte, die Nummer war dann registriert im System von dem Stadion. Und da wurde dann quasi angezeigt, hier, die ist gestohlen. Und da wurde er direkt aus dem Verkehr rausgezogen und dann mit der Polizei, die haben ja auch meistens dann Wachen im Stadion, direkt abgeführt und geil, tschüss. Das ist doch schön. Ja. Also wenn dann so selbst das Stadion oder wer auch immer da der Verantwortliche ist, dann nicht so sagt, so ja gut, okay, dann ist es halt so, kriegst du eine neue, sondern wenn die auch wirklich noch versuchen, den Täter zu schnappen so und Gerechtigkeit walten ja, zu lassen. Ja, aber ist auch ein bisschen später passiert. Also ich, falls ihr irgendwie auch so Vorhaben habt von wegen, ja, dann hier Dauerkarte klauen oder sowas, das geht alles überhaupt nicht mehr ganz so cool, weil die ganzen, wenn ich weiß nicht, ob du schon mal größeren, oder du warst auch ja schon auf Konzerten, wo dann die Tickets quasi abgescannt werden. Ja. Richtig. Ja. Und das ist halt genauso dann auch bei Fußballspielen, dass du dann einfach quasi deine Karte dann in so einen Chip-Encoder oder sowas dann reinhältst und dann öffnet sich die Schranke und dann kannst du durchgehen. Und dann werden halt einfach dann auf die nächsten 10 Jahre genau die Karten dann einfach die Nummern von den Karten abgespeichert, so ey, damit hier, ne, Red Flag, da könnt ihr nicht, da kommt ihr zwar mit reinkommen, aber dann wird ja direkt halt festgenommen und so weiter und so fort. Und das ist an sich eher ziemlich, sag ich mal, ein einfaches System. Aber auf jeden Fall ziemlich cool, dass sie da dann so hinterhergehen und dass dann im Endeffekt dann auch noch dann die Leute dafür bestraft wurden. Ich weiß jetzt im Endeffekt natürlich nicht, es kann ja genauso gut auch sein, das hat dann mein Vater nicht mehr verfolgt, die werden dann nur noch irgendwann Post von der Polizei bekommen, dass dann quasi die Karte wieder aufgetaucht ist. Aber es könnte ja genauso gut sein, dass dann der Typ, der ursprüngliche Dieb, einfach nur dann die Karte bei eBay dann weiterverkauft hat und dann die arme Person, die dann da quasi mit reingegangen ist und dachte sich, ey cool, Dauerkarte, Schalke und so weiter und so fort. 15 Jahre Gefängnis direkt für die dann. Dass die jetzt direkt, ja, verknastet wird. Ja. Ernsthaft? Es hat im Endeffekt hat es auf jeden Fall nicht geschafft, haben die Leute es nicht geschafft, dann ins Stadion reinzukommen. Ob dann quasi noch irgendwie monetarisiert Geld dann da rausgekommen ist, das kann ich so jetzt. Sie konnten die Fußballliebe deines Vaters nicht brechen. So sieht's nämlich aus. Und das ist doch eigentlich das wahre Wunder. Das wahre Wunder des Fußballs auch. Weißt du was? Mein Leben ist, wie du eben schon gehört hast, scheiße. Aber ich sag dir jetzt nochmals, warum es noch beschissener wurde vorgestern. Warte, stopp. Willst du das vielleicht eben kurz nach einer kleinen Unterbrechung eben sagen? Weil ich muss wohl nämlich ganz derbe auf Toilette. Alter, nein, dann nicht. Dann nicht, dann zieh ich jetzt durch. Und ist es so schlimm oder was? Okay. Jetzt kommt Werbung. Ja, Walter Frosch, kurz vor der Pause noch der Ausgleich. Er ist ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Da haben wir doch keinen Zweifel dran. Wir wollen nur nachfragen, ob das in Ordnung geht bisher, hier das Ergebnis. Ja, alles in Ordnung. Ergebnis eigentlich verdient für die anderen. Aber Speise hat wenn man immer zulegen. Was haben Sie denn da unten in Ihrem Stutzen drin? Zigaretten. Bitte? Zigaretten. Jetzt erstmal eine durchziehen? Nachher. Warum haben Sie es dann mit auf dem Fief? Ich bin schnell eingewechselt worden, da habe ich es noch dabei gehabt. Okay, danke schön. Bitte. Ja, willkommen zurück beim Langeweile-Podcast, der Podcast gegen die Langeweile. Und Jona, du hast gerade gesagt, das ist dein Leben im Moment einfach. Mein Leben ist ein Reinfall. Einfach nicht gut läuft. Und ich sagte, warum? Erstens mit dem Handy, schon mal scheiße. So. Auch ist auch irgendwie ein bisschen lustig. Wenn man von außen drauf guckt, aber da ich so krass involviert bin und betroffen, ist natürlich erstmal scheiße. So, dann vorgestern ist Folgendes passiert. Warte, wie erzähle ich es am besten? Also, ich habe ein Pflaster über meinem Auge. Gerade. Und Leute fragen mich, Jona, was ist passiert? Warum hast du ein Pflaster über dem Auge? Hast du dich etwa geprügelt? So, und dann sage ich meistens, dass ich irgendwie, keine Ahnung, ein Kleinkind vom Ertrinken gerettet habe oder so. Darf ich mutmaßen? Ja? Darf ich irgendwie jetzt mal mutmaßen, was passiert ist? Also, das ist links oder rechts? Rechts. Das Pflaster. Von mir aus gesehen rechts, ja. Okay, also oberhalb deines rechten Auges oder auf dem Auge? Überhalb des rechten Auges. Über das rechte Auge, okay. Dann sage ich, du wolltest dir quasi die Haare die Augenbrauen quasi rasieren, die quasi oberhalb der Nase sind. Bist dann aber abgerutscht mit dem Rasierer und hast dir so einen schönen Cut einfach dann da reingemacht in deine Augenbrauen. Jetzt siehst du so aus wie so ein Aslak aus Frankfurt und stehst kurz davor, dein drittes Album diese Woche rauszubringen. Das war richtig dumm. Genau das ist passiert. Jetzt wirklich? Ja, ja. Also ich hab einfach meinen fucking Augen, ich habe meine Augenbrauen einfach abrasiert. Ich weiß auch nicht wieso. Mir war aber danach. Wie groß ist nein, denn? Ich habe was? Also es ist wirklich die halbe Augenbraue ist weg. Oh. Musstest du irgendwie niesen beim Rasieren oder was? Nee, das Ding, ich trimme die manchmal so ein ganz kleines bisschen, ne? So, und dann hatte ich aber noch den falschen Aufsatz drauf und habe dann einfach angefangen schon so zu rasieren und dann bei der Hälfte habe ich gemerkt, oh, ist nicht, das ist falsch. Und dann war halt, also wirklich die Hälfte der Augenbraue ist weg und es sieht cooler aus mit einem Pflaster. Also egal, womit du es abdeckst, alles würde irgendwie cooler aussehen, aber naja. Ey, und jetzt weißt du, was ich an deiner Stelle machen würde? Ich würde in den nächstgelegenen Karnevalstore. Ja. Das noch nicht. Ich würde in den nächstgelegenen Karnevalstore gehen und da mir irgendwie so eine Piratenaugenklappe holen und irgendwie sagen, du hättest eine Bindehautentzündung. Das muss aber echt eine große Piratenaugenklappe dann sein. Also, ja, aber dann, damit die auch meine Augenbrauen verdecken. Kannst du immer noch ein Pflaster dann darüber denken, aber dann hast du halt wenigstens noch eine coole Piratenklappe. Ich weiß nicht, ob es das besser oder schlimmer macht. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, ey, das mit dem Pflaster, das hat auch ein bisschen Style. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das so ein weirder Modetrend irgendwann wird. Dass du so, weiß nicht wie, es gibt ja auch einige Leute, die haben das aus modischen Gründen, wie in Japan so ein Mundschutz, ne? In Japan haben, oder in China haben die das ja wegen der hohen Luftpopulation. Und es ist aber teilweise halt auch so ein Modetrend irgendwie irgendwann geworden. Und ich könnte mir das mit diesem Pflaster auch gut vorstellen. So schräg über die Augenbraue, sieht eigentlich ganz cool aus. Aber nein, das ist alles nur, ich rede mir das nur ein, das sieht eigentlich nicht cool aus. Wie Karl Lagerfeld bereits gesagt hatte vor seinem Tod, wer Pflaster über sein rechten Auge trägt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ich habe in der Woche ein Bewerbungsgespräch. Ich kann jetzt nicht mir meine Augenbrauen abrasieren. Das war eigentlich wirklich ein dummes Timing. Ja, oder du machst halt, du gehst halt Full Pirate Mode. Mit richtig so mit Holzbein, also hackst dir noch irgendwie ein Bein ab und sowas und dann auch so ein, vielleicht so ein Enterhaken. Und dann geht so ein guten Tag, ich bin Jonah, der Pirat. Ja. Ich find's schade, dass du dich jetzt darüber lustig machst. Es sind wirklich, es sind nicht nur Augenbrauen, es sind auch Gefühle verletzt worden. Aber jetzt mal ganz ehrlich, warum rasierst du das und warum zupfst du das nicht? Das ist doch viel angenehmer. Und nee, ich will einfach so eine Pinzette, zack, zack, zack. Nee, ich will einfach, keine Ahnung, das ist eigentlich ganz gut. Du gehst einmal mit dem Trimmer so rüber und dann ist es halt so ein bisschen gepflegter aus. Keine Ahnung, man fragt mich doch nicht. Ich hätte es wahrscheinlich auch mit dem Zupfen irgendwie hinbekommen. Meine Freundin hat mich auf jeden Fall krass ausgelacht. Sie fand es auch sehr lustig. Hast du, oder sonst vielleicht, also ist denn, also wie viel ist denn jetzt ab? Ist quasi die Hälfte. Prozentual gesehen. Wie viel 50% ist weg? 50% vielleicht auch so. Innen oder außen? Außen. Außen ist 50% weg. Warum machst du es dann nicht quasi symmetrisch auf beiden Seiten? Und dann denkt jeder, ja, es gehört halt dazu bei Jonah. Ja, der hat nicht nur eine geistige, sondern auch eine physische Behinderung mittlerweile dazu bekommen. Sein physischer Zustand hat sich seinem geistigen angepasst. Oh, jetzt warte, jetzt erstmal wieder Google Thorsten. Augenbrauen. Bitte nicht Google Wachstum. Ja, 3 Wochen oder sowas hat mir eine Kollegin vorhin gesagt. Ganz wie schlimm viel? Auf jeden Fall. Hä, was? Wie viel, was hat deine Kollegin gesagt? Kollegin meinte 3 Wochen, muss ich jetzt mit dem Pflaster rumrennen. Zum Glück sind Pflaster nicht so teuer. Die kosten irgendwie 50 Cent oder so eine Packung. Ich habe mir ganz viele gekauft jetzt. Muss ja auch täglich wechseln, ne? Ist ja auch wichtig. Das ist wie bei Unterhosen, ne? Musst du auch einfach regelmäßig wechseln. Und wenn die dreckig und gehen auch irgendwann ab, so, ne? Das musst du jetzt schon drauf achten. Das muss so geil bleiben. Du drückst, ich gebe einfach ein bei Google, wie schnell wachsen und dann wird Augenbrauen nachrasieren einfach vorgeschlagen. Nach also du bist nicht der nach wie schnell wachsen Augenbrauen nach rasieren. Wahrscheinlich fehlt da noch nach. Ich meine, das ist Google-Sprache, ne? Okay. Da kannst du jetzt nicht sagen, aber ich finde es lustig, dass es halt direkt schon in den Vorschlägen irgendwie. Meinem Vater ist das auch schon 3-mal passiert. Tja, jetzt weißt du, woher ich das hab. Jetzt weißt du, was das ist. Jetzt geht's los. Jetzt musst du wirklich alles beisammen halten. Ich könnte mir auch so einen Stift drüber ziehen, ne? Das gibt's ja auch, so Augenbrauenstift. Aber ich glaube, das sieht auch einfach alles dumm aus. Naja. Sag mal, was steht da? Augenbrauen gehören zu den sogenannten Borstenhaaren und wachsen nur halb so schnell wie beispielsweise Kopfhaare. Nein. Während die Kopfhaare also im Durchschnitt 1 Zentimeter im Monat wachsen, sind es bei Augenbrauen nur etwa 5 Millimeter. Also in 4 Wochen hast du 5 Millimeter. 5 Millimeter? Warte mal, 1 Millimeter ist 1/10 Zentimeter. 5 Millimeter ist 1/2 Zentimeter? Das ist 1 Zentimeter. Ja. Ja, das geht schon. Ich frage mich immer, wann die Haare eigentlich wissen, wann sie aufhören müssen zu wachsen. Das verstehe ich immer nicht. Die wachsen ja nicht unendlich. Wenn du wirklich einfach jeden Monat 1/2 Zentimeter Augenbrauenwachstum hättest, dann wären die halt irgendwann auf dem Boden. So. Aber das passiert ja auch nicht. Ja, was, weißt du, was ich mich gefragt habe? Letztens noch, also ich meine, ich sag mal, du rasierst jetzt, sag ich mal, deine Armhaare alle weg. Ja. So. Und dann wachsen die ja wirklich nach. Das ist jetzt machst kein du das? Zaubertrick oder so, sondern die nein, ich, nein. Okay. Aber ich stelle jetzt gerade, das ist jetzt ein Gedankenspiel. Also, hypothetisch, okay. Du rasierst dir die Armhaare ab. Ja. Und dann wachsen die Haare nach. Jetzt frage ich mich nur, also irgendwann wachsen, also die wachsen ja nicht ins Unendliche. Irgendwann hören die ja auf, aber wann wissen Haare, dass die aufhören müssen zu wachsen? Das ist das Gleiche, was ich auch gerade eben gefragt habe. Ich habe dir nicht zugehört. Ich hatte gerade, ich habe weiter in dem Artikel. Mann, deswegen hasse ich Google, Thorsten. Ich habe einfach gegoogelt. Das ist einfach das Schlimmste. Du kannst nicht googeln und gleichzeitig einen Podcast mit mir aufnehmen. Nein, das ist einfach Multifunktions-Thorsten ist nicht existent. Das geht nicht. Nein, die Sache ist die, ich bin gerade ein bisschen wuschig, in Anführungsstrichen. Ich habe nämlich jetzt noch, warum auch immer, eine E-Mail bekommen. Morgen habe ich mich noch ein Vorstellungsgespräch. Ich bin im Moment der Vorstellungs-Thorsten. Das musste irgendwie verschoben werden und das geht nicht und da muss ich jetzt quasi gleich dann nochmal irgendwie was zurückschreiben und ich dachte, ja, schreibe ich eben schnell was zurück, aber dann habe ich gemerkt, dass auf einmal nichts mehr kam. Ja, das ist es halt. Podcast, ich bin einfach total E-Mails geantwortet, wow. Okay. Nee, habe ich ja nicht, das ist ja gerade das Schlimme. Aber du hast die, na gut, okay, ich habe auch der Studienfrau hier geantwortet währenddessen, habe mit ihr ein bisschen gechattet hier, die mit unserem Podcaster analysieren möchte, aber na gut, trotzdem entschuldige es gar nichts. Anderes Thema, wohin mit dem Pups? So. Ist eine Frage, die beschäftigt uns alle. Wir müssen pupsen, wissen aber noch nicht, wohin damit. Oder, Thorsten? Das kennst du doch auch. Ich glaube, es kommt nur darauf an, in welchem, also wo du quasi gerade gesellschaftlich dich befindest. In der Bahn. Sagen wir in der Bahn. Ist schwierig. Schwierige Verdrücken. Situation. Oder? Geht nicht. Oder du machst es einfach quasi direkt, wenn du einsteigst und dann einfach das Abteil wechseln. Ja, ist eine Option. Kommt drauf an, wie stark der Pups ist und wie lang die Abteils, ne? Also, wie weit das durchreicht, weißt du? Ne? Oder, sag ich mal, oder du kannst es immer machen, quasi, du stehst einfach auf, tust so, als würdest du das Abteil wechseln, aber dann, es gibt ja immer quasi so ein Zwischenstück zwischen den Abteilen. Ich weiß nicht, also wie das meint ist, aber wenn du dann diese größeren Regionalexpressbahnen hast, dann ist da ja immer so ein Zwischenabteil, wo du dann quasi so ein eigener Raum ist. Mhm. So, und da kannst du ja drin furzen. Ja. Oder du pupst und dann stehst du einfach auf, zeigst auf deinen Sitznachbarn und schreist, du widerliche Schweine. So, das kannst du auch machen. Meine Lösung, die ich hatte, warten, bis ein Kind kommt oder in die Nähe eines Kindes gehen. Und dann da einfach pupsen. Weil jeder nimmt sofort, also denkt sich sofort, oh, dieser kleine Scheißer, ey, der hat dir alles vollgeschissen. Also das ist einfach die erste Reaktion, die man hat, wenn man etwas Ekliges riecht und ein Kind sieht, dann weiß man direkt, ah, okay, die beiden Sachen gehören zusammen. Und diesen menschlichen Instinkt, würde ich fast schon sagen, kannst du dir zu eigen machen. So als kleiner Service von mir. Oder quasi, du gehst genau in die andere Richtung und machst es einfach bei ganz alten Menschen. Oh, bei ganz alten Menschen, da passt es natürlich auch, das stimmt, das stimmt. Geht in beide Richtungen quasi. Ja. Aber wie machst du es denn quasi zum Beispiel Und dann auch böse so angucken. Auch dann, so, alle fangen dann an, irgendwie das Kind böse anzugucken und du dann auch böse das Kind angucken. Und wie machst du es denn zum Beispiel, sag ich mal, der erste Furz in der Beziehung? Also davor ist ja immer so ein ziemliches Rumdrucksen. Ja. Erstes Date direkt, sagen, okay, also direkt einfach die Linien klar setzen, so, dass es halt keine gibt, keine Linien. Also einfach direkt schon es klar machen, wie es läuft. Beim ersten Date rauslassen und ballern. Ja, so ja, könnte man es eigentlich machen. Also ich meine, sagen wir so, das war auf jeden Fall ehrlich und das werden auf jeden Fall die Leute, die auf jeden Fall dann auch belohnen. So. Ja. Auch zum Beispiel beim Vorstellungsgespräch. Ehrlichkeit ist wichtig in einer Beziehung und wenn dein erstes Date schon auf eine Lüge aufbaut, dann ist es halt einfach scheiße für den Rest der Beziehung. Stell dir vor, du bist irgendwie 5 Jahre mit deiner Freundin zusammen und dann sagt sie dir irgendwann, du, Thorsten, übrigens beim ersten Date, da habe ich einen Pups zurückgehalten. Nein, wie konntest du? Eher nur so, was hast du gemacht? In aller Öffentlichkeit? Kapitel 2. Das zweite Kapitel. So, jetzt bewegen wir uns mal ein bisschen weiter weg von irgendwelchen Leuten, die E-Mails schreiben oder anderen Leuten nicht zuhören, sondern wir gehen einfach mal nach. Du bist so eine dumme Sau, Thorsten. Sorry. Ja. Wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen nach Frankreich. Und im Moment in letzter Zeit wurden ja auch viele Abiturklausuren geschrieben und das halt auch in Frankreich. Und, ach, echt? Wie war's? Ja, und wie war's? In Frankreich schreiben die Abi? Als du dein, oder das Äquivalent dazu. Auf jeden Fall waren es die Abschlussprüfungen von Schulen oder so. Kannst du dich dann noch so an deine Abi-Klausuren erinnern? Und haben dich deine Eltern da so unterstützt auch dabei? Also, ich habe ein 1,9 Abi. Und ich bin sehr stolz drauf. Ich habe es letztens noch mal bei Facebook geteilt, weil ich da so einen coolen Clip bekommen habe. So, hey, Jona, also hat mir Facebook geschrieben, hey Jona, wir haben da deine alten Fotos noch mal als Video zusammengestellt, wie du damals ein 1,9er Abi bekommen hast. Hier, willst du das vielleicht noch mal teilen? Und ich habe es geteilt, sofort. Einfach wunderbar. Meine Mutter hat mir einen Kuchen gebacken. Mit so einem Herz drauf, wo drauf steht 1,9er Abi. Aber wie haben die dich denn quasi während der Abi-Prüfung dann quasi unterstützt? Boah, naja. Sie haben mich nicht geschlagen, also das kann ich sagen. Also das ist schon mal etwas mehr sonst. Emotional haben sie gesagt, los, du schaffst das. In Frankreich wird auf jeden Fall, Mutterliebe wird da auf jeden Fall sehr groß geschrieben. Ja. Da hat nämlich eine Französin die Abiturprüfung in Englisch für ihre Tochter geschrieben. Also die Mutter. Die warte hat sich mal, da läuft doch irgendwas falsch. Das ist doch illegal. Das geht doch gar nicht. Ja, die Mutter, die hat sich quasi in die Abiturprüfung vom Fach Englisch reingeschmuggelt und hat dann quasi versucht, für die Tochter die Prüfung zu schreiben. Und jetzt kann man sich ungefähr an 4 Fingern abzählen, ob das denn gut ausging. Nee. Kommentar von der. Warte, ja, eine Französin, die. Keine Franzose oder Französin besteht die Englischprüfung. Also, da fängt es ja schon an. Ja, also keine einzige, dann auch nicht, wenn sie erwachsen ist. Musst du dir aber vorstellen, sag mal, wie alt sind denn so Abiturienten? 17, 18, 19, sowas in die Richtung? Ja. Könntest du dir da vorstellen, dass du, wenn du so viele, sag mal, du bist auf die aufsichtsführende Lehrerin dann quasi in dem Raum und vor dir sitzen 40, 17, 18 und 19-Jährige. Könntest du da eine 52-jährige Mutter raus irgendwie schwierig rausgucken? Schwierig, schwierig natürlich, ne? Also, kommt drauf an, sitzt sie in der letzten Reihe, sitzt sie in der ersten Reihe, hat sie sich irgendwie gut versteckt, so getan, als wollte sie, dass keiner bei ihr abschreibt, aber eigentlich hat sie sich nur hinter ihren Büchern irgendwie versteckt. So. Also das, ich weiß nicht, es ist schon machbar bestimmt irgendwie, wenn du dich gut schminkst. Ich stelle mir das gerade so vor, irgendwie so ganz trash-mäßig mit wie so 20er-Jahre-Detektive, die dann quasi so eine Zeitung haben mit so 2 Gucklöchern oder diese komischen Brillen, wo du dann quasi noch ein Schnurrbart und so eine riesige Knollennase dann da drauf kickst. Aber die Mutter hat jetzt wirklich schon für die Tochter selber, also sie war wirklich selber vor Ort und hat wirklich für sie geschrieben. So, also es hätte ja auch, genau, die war vor also Ort, cleverer wäre ja eigentlich irgendwie so irgendein cool, weiß nicht, irgendwie, dass du deine Prüfung irgendwie zerknüllst, rausschmeißt und irgendwie dann der Lehrerin sagst, oh, ich habe keinen Zettel bekommen, so, und dann hat draußen die Mutter, steht dann da schon knüllt das dann auf und schreibt dann da die Lösung rein, so, und dann wirft sie es wieder rein und dann tauscht man das später und so, weiß ich, keine Ahnung, du kennst ja die ganzen Tricks, so, ne? Also so wäre das ja clever zu lösen und auch wirklich irgendwie, also auch gar nicht so ein großes Problem, weil das, was du jetzt da erzählst, das klingt schon nach, also so fast Mission Impossible irgendwie. Ja, das will ich so. Also ich verstehe auch nicht, was sich da die Frau gedacht hat. Also wie gesagt, die ist 52 Jahre alt und vor allem erstmal überhaupt, dass sie dann für ihre Tochter die Englischklausur dann schreibt. Also ich meine, wenn jetzt deine, sagen wir mal, du bist jetzt auch dann irgendwie so 45 plus und hast dann Kinder in dem Alter, ne, die Abitur schreiben. würdest du dich für deine Tochter oder für deinen Sohn dazu breitschlagen lassen oder von denen breitschlagen lassen, die fucking Englisch-Abiturprüfung von denen zu schreiben? Ich würde gar nichts für die machen. Die Nein, die können eben alles mal schön allein, also die müssen selber erwachsen werden. Ich, natürlich gibt man denen eine gewisse Richtung irgendwie vor und versucht, die zu erziehen, so. Aber wenn es um Aufgaben geht, die die bewältigen müssen, dann müssen die das schön alles alleine machen. Können die mal nach Hilfe fragen und so, dann sage ich denen, nein, gibt's nicht. Du musst das schön alleine machen. Ja, definitiv. Also das ist ungefähr auch so meine Ansichtsweise. Auf jeden Fall fand ich dann ganz geil, also die ist natürlich dann aufgeflogen und das wurde dann der Polizei gemeldet und der Schuldirektor, der Schuldirektor hat dann die Polizei gerufen und der hat das so geil umschrieben. Er hat dann gemeldet, dass eine Mogelei im Gange sei. Eine Mogelei ist im Gange hier, sagt er dem Beamten. Und dann wurde die Mutter halt von den Polizisten aufs Polizeirevier abgeführt. Mhm. Aber ich weiß jetzt nicht, ob jetzt noch irgendwelche Strafen oder sowas dann auf sie zugekommen sind. Na, sie ist sitzen geblieben. Sie muss jetzt die Klasse wiederholen, die Mutter. sie muss leider nochmal die Stufe wiederholen. Ja. Tja, okay. So viel zu der ersten News. Oder was? Oder was? Ich dachte, du legst jetzt einfach direkt los, anstatt hier irgendwie so, hast du jetzt darauf gewartet, dass ich jetzt noch irgendwelche coolen Sachen sage, oder was? Ja, wir haben ja hier das potenzielle Problem die ganze Zeit, dass wir hier über Teamspeak reden. Und ich denke da manchmal noch so, kommt da jetzt noch was? Also, oder kann ich jetzt schon reden? Kann ich jetzt schon irgendwie was sagen? Oder unterbreche ich dich dann so? Das ist immer ein konstantes Problem, was ich irgendwie habe und pflege. Deswegen gerade so eine Hau raus. Was hast du herausgefunden? Nachfrage. Also, wow, eine fantastische Story. Hat auch Wellen nach Deutschland geschlagen. Also ich musste gar nicht irgendwie ABC News oder sowas abgrasen oder Weird News auf Sky nachgucken. Die haben irgendwie so eine Weird News Format. Musste ich alles gar nicht machen. Gab es sogar einen Bildartikel dazu. Ich glaube, Focus hat auch was dazu geschrieben. Und zwar Plastiktüten. Ist ein Problem. Ja, oh du kennst die Story schon. Plastiktüten ist ein Problem, was wir alle haben. Ich glaube, das Problem wird auch ein bisschen, auch mal ganz kurz zu dieser ganzen Plastiktüten-Debatte, dass man das ja jetzt irgendwie, keine Ahnung, Aldi sagt da ja auch jetzt einen gut bezahlten Cent für die Plastiktüten, um die Käufer so ein bisschen in so eine Richtung zu notchen, dass die halt keine Plastiktüten mehr so doll benutzen. Und das ist ja alles schön. Aber finden wir ja gut, ne? Ja, klar, also es ist alles schön und gut. Aber trotzdem ist es halt irgendwie, weiß ich nicht, auch so ein bisschen, also nicht eine Scheindebatte, weil es ist ja schon ein reales Problem mit den Plastiktüten, aber es gibt halt noch, es ist halt einfach noch so viel mehr, keine Ahnung, du kannst dir halt auch nicht, weiß nicht, dann gehst du irgendwie zu Aldi, benutzt vielleicht keine Plastiktüten, aber konsumierst du da trotzdem irgendwie, holst du ja trotzdem irgendwie drei Ventilatoren und so und konsumierst, holst dir eine neue Playstation, das ist auch alles Umweltscheiß so, ne? Also, ja, aber ist doch eigentlich generell doch gut, ja, dass sie überhaupt anfangen. Ich meine, ja, es ist schön, dass sie anfangen, aber dann, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich finde es auch so ein bisschen. Aber ich finde, man kann immer irgendwie sagen, selbst bei Greenpeace, da könntest du auch sagen, ja, die können aber doch das und das noch irgendwie machen. Selbst der heiligste Mensch mit der weißesten Weste, egal worum es jetzt geht, da würdest du mit Sicherheit irgendwie noch sagen können, ja, aber du kannst ja das und das noch machen. Ja, vielleicht regt es mich einfach auf, dass das so eine Kleinigkeit, die man einfach easy weglassen könnte, dass wir selbst das nicht mal richtig hinbekommen. Dass wir selbst dafür irgendwie 3 Jahre brauchen, damit wir da irgendwie mal drüber reden und dann eine Debatte darüber entsteht und dann versuchen die einen das, die anderen versuchen das. Und anstatt das einfach mal irgendwie zu machen, dass so ein Wandelprozess in der Gesellschaft einfach so lange dauert, das fuckt mich vielleicht einfach ab, deswegen. Aber wobei, du hast doch jetzt das Europaparlament hat doch jetzt vor 3 oder 4 Monaten beschlossen, dass es zum Beispiel ab dem Datum X keine Einweg-Plastikprodukte mehr gibt. Also sprich, Strohhelme sind zum Beispiel verboten, ja, oder halt auch Einweg-Plastiktüten. Die wird es ab sofort dann irgendwann nicht mehr geben. Ich glaube 2022 ganz oder 2020 sogar schon. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja, hatte ich gehört, sind die Sachen sowieso laufenden, ja. Dann sind die Sachen ja sowieso quasi, also weg oder von der Ladentheke. Geht das auch für Plastiktüten? Ja, ne? Schon. Naja, auf jeden Fall, um mal zurück zur eigentlichen Story zu kommen, wir müssen dazu nach Kanada, Vancouver, ist in Kanada, nee, oder? Oder? Wunderschön. Täusche ich mich? Nee, ist in Kanada. Vancouver ist in Kanada und dort gibt es eine Supermarktkette, die ist auf eine ganz fantastische Idee gekommen, wie man denn diesen Plastiktütenkonsum einschränken kann. Und zwar haben sie auf ihren Plastiktüten nicht mehr einfach ihr Logo draufstehen, sondern die haben da sowas draufgedrückt, wie zum Beispiel den Text als Logo so verpackt, Into the Weird Adult Video Imperium. Also so ein Aufdruck, als wärst du gerade in irgendeiner Schmuddel-Videothek gewesen. So ein bisschen Shaming. Genau, Plastiktüten-Shaming, so, ne? Im Prinzip. Oder irgendwie das so, was gab's noch? Darmpflege-Apotheke. Ich weiß nicht mehr genau, was sie da im Englischen drinstehen hatten, aber das ist halt, als wärst du gerade in Darmpflege. Diarrhea-Products. Ja, irgendwie sowas, ne? Dass du halt, dich dafür schämst, solche Plastik- Tüten zu benutzen. Habe ich mir gedacht, vielleicht kann man das noch weiterspinnen. Fliegen ist ja auch ein riesiges Umweltproblem, dass man da einfach riesige Schwastika an so eine Boeing 747 dran klebt. What? Ja, warte, stopp. Das könnte bei den einen dazu führen, dass sie halt überhaupt nicht mehr fliegen. Bei einer sehr großen Bevölkerungsgruppe aus dem Osten vielleicht doch ein bisschen zu einem Anstieg dann. Ja, gut. Gut, das stimmt. Also aber dann werden Flugzeugsunglücke werden dann nicht mehr ganz so schlimm wenigstens. Die Flüge Leipzig oder Bautzen Rostock, die sind auf jeden Fall ausgebucht, Decke. Ey. Die Butsch. Ja. Ja, also das war so meine Idee, wie man das noch irgendwie weiterspinnen könnte. Aber im Prinzip ja. Fand ich das eigentlich eine ganz, ganz süße Idee. So. Ja, vor allem ist die auch lustig und vor allem halt auch, sag ich mal, PR-wirksam, ne? Also da weiß auf jeden Fall irgendwie, redet jeder darum und macht sich dann darüber Gedanken. Ich glaube, darum geht's halt auch, ne? Also es geht jetzt nicht darum, dass die Leute, weiß nicht, das spricht sich ja rum und innerhalb kürzester Zeit weiß man, okay, wenn du damit so ein ist auch eigentlich gut für die ganzen Leute, die wirklich in solche Schmuddelvideotheken gehen oder wirklich Probleme mit der Darmpflege haben, die können jetzt einfach offen mit ihren Problemen so umgehen und alle denken, sie hätten einfach nur in irgendeinem Supermarkt eingekauft. Eine sogenannte Win-Win-Win-Situation. Ja. Ja, genau. Aber das ist halt einfach, weiß nicht, das spricht sich halt dann schnell rum so, dann ist auch irgendwie das allen klar, dass es halt einfach nur so ein Marketing-Gag im Prinzip ist. Aber das ist halt, weiß nicht, macht Öffentlichkeit für so ein Thema dann halt ganz gut. Das ist schon, schon schlecht. Auf der anderen Seite muss man aber wissen, ich muss zugeben, ich weiß jetzt nicht, wie es in Kanada ist, aber ich habe ja in Amerika gelebt und meistens ist das, was in Amerika so, sag ich mal, gesellschaftlich normal ist, also sprich irgendwie Kellner werden nicht so gut bezahlt, sondern die leben halt einfach von ihren, Trinktipps, Dingsbums, wenn die Geld kriegen. Schenkgeld, Getränk. Trinkgeld. Ja, Tipps. Ich bin die ganze Zeit bei mir in meinem Kopf läuft immer nur so Tipps. Ja, also die reden dann halt von ihren Trinkgeldern. Und auch was die Autos angeht, da sind sich Kanada und Amerika halt extrem gleich bei den Vorlieben. Also viel Pickup, viel PS und viel Brumm, so im Endeffekt. Und ich glaube auch, dass sich das dann in Supermärkten so von der Kultur her durchführt. Und in Amerika war es so, dass wirklich jeder Scheiß in eine einzelne Plastiktüte gepackt wurde. Du bist dann quasi am Ende gewesen dann von dem Kassierband und der packt dann einfach 3-4 Produkte in eine Plastiktüte und dann das sind dann so ganz viele kleine, als würdest du deinen kompletten Einkauf in diese Gemüse Plastiktüten, die wir hier aus Deutschland kennen, einfach reinpacken. Ja. Immer so 3 Produkte in eine Plastiktüte und dann direkt die nächste hinterher und wieder hinterher und wieder hinterher. Und dann stehen auch immer Leute und packen das dann quasi so für dich dann zusammen. Also das ist echt heftig. Dann gehst du quasi einkaufen für so einen ganz normalen, sag ich mal, Wocheneinkauf für 20 Euro und landest damit 8 Plastiktüten dann in der Hand irgendwie dann zu Hause. Aber es mit dem Jutebeutel ist halt auch scheiße. Zumindest bei mir, weil ich halt immer die Jutebeutel verliere. Also das lohnt sich dann auch nicht unterm Strich. Also was ich immer mache, ich gehe einfach mit Rucksack einkaufen. Also ich nehme einen Rucksack mit, da passt genug rein und dann packe ich da meine Sachen rein und bin glücklich. Bezahlst du? Dann habe ich bezahlt für was? Für die Sachen, die du dann in den Rucksack packst. Oder machst du die so? Also nee, ich mache nicht Klaufen. Nee, kein Klaufen. Bei mir ist ganz normal Kaufen. Okay. Klaufen. Nee, ganz die beste Taktik. Okay. Ja, aber generell kann ich das eh überhaupt nicht verstehen, warum sich Leute da so künstlich drüber aufregen und dann sagen, aber wenn ich keine Plastiktüten mehr habe, wie soll ich denn dann meinen Einkauf transportieren? Ja, die Frage, die stellt sich doch eigentlich den meisten Leuten überhaupt nicht. Die meisten, die fahren doch eh mit Auto auf den Supermarktparkplatz und dann fahren die eh mit dem Einkaufswagen durch den Laden. Kauft eure rein. Ey, Toilettenpapier und einfach bei Durst Express, Leute. Und ihr habt es noch nicht verstanden. Genau. Es ist ein Cheatcode. und die nehmen dann die Sachen einfach wieder mit in ihr Auto. Also ich meine, dazwischen ist eh nie eine Plastiktüte irgendwie im Spiel. Und wenn ja, dann zahlst du halt 20, 25 Cent für das Ding. Ist mir doch scheißegal. Wenn du zu dumm bist, dir einen Rucksack oder sonst was mitzunehmen, sorry, Pech gehabt. Kapitel 3. Festivals Teil 2. Oh. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe mit was anderem gerechnet, aber okay. Festivals. Ich war auf dem Festival. Du warst letzte Woche. Nein, weil ich finde, in unserer letzten Serie, auch wenn wir jetzt quasi schon wieder ein bisschen mehr produzieren, aber wir haben ja letztes Mal ein bisschen weniger gemacht, was auch gar nicht so wenig war im Endeffekt. Das kam mir nur so kurz vor. Die Episode war auch irgendwie 55, 56 Minuten. Aber wie auch immer, wir haben, finde ich, ein bisschen kurz über Festivals geredet. Und ich wollte das hier noch mal so ein bisschen nachholen. Weil vor allem, du warst ja das ganze Wochenende unterwegs für den MDR auf dem Für den MDR, genau. Sputnik Spring Break! War cool. War nicht schlecht. War auf jeden Fall cool, auch mit diesem, also es war sehr professionell, wie der ganze MDR das so umgesetzt hat. Das war schon schön, dann ein Teil des Teams zu sein. Mein schönster Moment vom SSB, wie wir coolen Kids sagen, ich konnte natürlich auch so Backstage gehen, oder nee, das durfte ich nicht. Ich durfte nicht wirklich richtig Backstage gehen, aber ich durfte hinter die Absperrung, sodass ich quasi vorne an der Bühne immer stand oder schnell hingehen konnte, an die ganzen Leute vorbei, so, das war schon recht angenehm. Und dann stand ich da und Alligator hat gerade gespielt, übrigens geil, so, also Alligator, der Rapper, zusammen mit Battleboy Basti, die haben eine coole Bühnenshow richtig gehabt. Ja, ich habe auch gehört, dass Alligator richtig, richtig guter Live-Act sein soll. Ist er auf jeden Fall. Also der macht halt wirklich, also alles sehr theatralisch, ist glaube ich das falsche Wort, aber halt so theater-esque. Ich weiß nicht, also alles wie so ein Bühnenstück halt aufgebaut. Könnt ihr euch ja auch angucken. Es wurde auch alles aufgezeichnet von Arte und auch vom MDR natürlich. Gibt es bestimmt in der MDR-Mediathek, müsst ihr mal gucken, und sonst bei Arte Concerts. Auf jeden Fall, ich bei Alligator. Alle feiern, finden es richtig geil. Ich fand's auch geil. Und dann guckt ein Mädel mich an und sagt zu mir so, lächel doch mal. Und ist das nicht so ein übelster sexistischer Spruch so? Ich weiß nicht, die hat mich halt, die hat dann halt so ihren Kopf so ein bisschen gedreht und hat dann auf einmal so creepy gelächelt, wie so eine creepy Puppe. Aber das ist auch einfach so irgendwie, keine Ahnung, so mein Leben in a nutshell, dass Leute zu mir sagen, lächel doch mal. So, keine Ahnung, nee, wenigstens nicht schlecht, aber. Weil sonst ist das doch so eine Sache hier von wegen Catcalling oder sowas, wenn dann Männer zu Frauen sagen, hey, lächel doch mal, zeig doch mal dein Lächeln oder sowas, Schatzi, echt? Püppchen, hast du nicht gesehen? Ja, ja. Das ist echt, also es ist nicht vielleicht ganz wollte so die, also die war auf jeden Fall, ich weiß nicht, wenn ich eine gute 7 bin, war sie eher so eine 5, würde ich sagen. Ne? Okay. Also es war auf jeden Fall dann auch, also es hätte gut sein können, dass sie vielleicht was von mir wollte, weißt du? Das möchte ich damit sagen. Vielleicht, sagen wir mal so, auf Festivals, Gerüchten zufolge, habe ich gehört, dass auch Drogen im Umlauf sind oder sein sollen oder dass Leute sogar vielleicht Alkohol trinken. Mhm. Vielleicht war die ein bisschen nicht mehr Frau ihrer Sinne. Das mag sein. Das ist sehr wahrscheinlich tatsächlich, ja. Die hatten auch da beim SSB so riesige, also es war halt alles sehr groß aufgebaut natürlich, so mit der Mainstage und so und dann noch drumherum auch noch so Videoleinwände und so und die hatten immer solche Flammen, die so rausgeschossen sind, immer wenn ein Act vorbei war. Ach, hast du dich jedes Mal so richtig krass erschrocken, wenn da einfach so krass große Flammen auf einmal aus solchen Türmen rausgespritzt sind. Und ich hatte wirklich jedes Mal Angst, dass einfach das gleich alles hier explodiert und einfach alle Menschen sterben und ich verbrenne. Ja, aber das war ich. Das war mein Akustikset. Ich bin Marc Forster. Ich hoffe, dass ihr noch richtig schön habt. Jetzt kommt Philipp Poisel. Boom! Todgedärme! Brennen! Verbrennung 15. Grades. Oh, shit, ey. Ja, und Marc Forster, was war denn jetzt? Was war denn deine Aufgabe dann jetzt? The concert was on fire. Was war dann deine Aufgabe jetzt dann da, außer vor der Bühne zu stehen? Ich habe Reportagen gemacht. Ich habe mir so geguckt, wie die Leute gecampt haben. Bist du zum Pöbel runter? Ich bin zum Pöbel runter, hab geguckt, wie campen die so. Erschreckend viele Deutschlandflaggen. Also da waren auch ein paar Arschlöcher so, aber kannst du ja auch nicht vermeiden. im, also ja, aber so, nur, sagen wir so, nur weil die eine Deutschlandfarbe dabei haben, sind es nicht direkt Arschlöcher. Nee, aber es ging halt schon auch noch ein bisschen weiter. So, ne? Ah, okay. Also das war der Indiz, wo ich schon skeptisch geworden bin. Und dann, als ich mich dahin bewegt habe, wusste ich, ah, okay. Meine ganzen Vorurteile haben irgendwie da auf einmal gepasst. Aber unterm Strich war es auf jeden Fall, waren da coole Leute. Also ich möchte das jetzt nicht verallgemeinern. Aber es war auch ein paar Arschlöcher. Ist ganz cool, wie die da so, also generell auch einfach der Campingplatz auf Festivals ist, glaube ich, das Highlight. Also die Acts sind gar nicht so, das, also sind natürlich auch cool, weiß nicht, so, ne, aber die eigentliche Party ist halt wirklich auf dem Campingplatz, wenn da einfach alle abgehen und komplett drunk sind und bei, Jona, wir müssen aber jetzt nochmal hier den lieben Zuhörern sagen, dass ihr die geballte Festivalerfahrung von einem Festival gerade spricht. Also von uns beiden. Ich war noch nie auf dem Festival und du auf dem Hurricane, glaube ich. Ja, also jetzt auf zwei dann insgesamt. Und deswegen, wenn wir dann sagen, ja, beim Festival, da geht's ja, also um die Ex geht's ja gar nicht. Das sind solche, keine Ahnung, Lisa Australien-Sprüche. Also ihr müsst unbedingt mal nach Sydney gehen. Es ist so eine wonderful city. Ah, wonderful. Ach, dieses Englische, ich krieg's nicht mehr raus. Ich habe mit den Leuten gesprochen und das ist das, was sie mir gesagt haben. So. Ja, okay. Ich war ja als Reporter unterwegs, das ist tatsächlich etwas, was man da öfters gehört hat, dass der Campingplatz das eigentliche Highlight ist, was ich dann auch jetzt so aus meiner Festival-Erfahrung auch, na, ich weiß nicht, ob ich das komplett so unterschreiben würde, aber es ist schon cool da mit dem ganzen Campingplatz, wenn die Leute sich da irgendwas ausdenken oder, keine Ahnung, der eine hatte da irgendwie einen Weihnachtsbaum mitgeschleppt. Keine Ahnung, einfach so verrückte Dinge. Da sind Leute mit Langlaufskiern rumgelaufen. Also wirklich durchs, auch nicht nur einmal irgendwie kurz, so 100 Meter oder sowas, ne, und dann vorbei, weil einfach zu anstrengend. Sondern ich habe die wirklich mehrmals gesehen. Ich habe die auch interviewt. Die sind wirklich über das komplette Festivalgelände mit Langlaufskiern rumgelaufen. Ach, die armen Skier, ey. Ja. Also das waren wirklich Sportstudenten auch. Ehemalige. Also haben die zumindest gesagt, keine Ahnung, kann auch totaler Quatsch gewesen sein, aber. Vielleicht waren es auch einfach irgendwelche Gehilfen von Santa Claus, die noch jetzt im Urlaub sind, quasi. Das kann auch sein. Schlümpfe waren auch da, also so ein buntes Potpourri. Ja. Aber ist es dir, oder war es dir dann nicht irgendwann, oder ist es dir voll auf den Sack gegangen, weil dann bist du ja quasi, schätze ich mal, mit deinem Mikrofon da rumgelaufen und dann immer irgendwelche besoffenen Leute, ey, Mikrofon, Sputnik, ey. Ja, also das. Komm mal her. Also dagegen habe ich gar nichts. Aber das ist ja, dass irgendwann auf den Sack gegangen ist. Nö, eigentlich nicht. Ich finde das eigentlich ganz gut, wenn die auch mich ansprechen, weil, oder dachte ich zumindest am Anfang, okay, cool, so, dann sprechen die mich an, dann haben die was zu sagen, aber wenn du dann meistens dahin gehst mit deinem Mikrofon, werden die, das ist wie so kleine Hunde, die so richtig laut am Rumbellen sind. Ja. Und wenn du dann aber näher rankommst, dann sind sie auf einmal ganz still. Das war ein bisschen schade, dass die Leute, die da so laut dann rumgeschrien haben, dann am Ende doch eher weniger ins Mikrofon gesagt haben. Ja. So kleine Reporter-Lernerfahrung. Genau das Gleiche, die gleiche Erfahrung habe ich auch schon öfters gemacht. Also ich war dann, wann war es denn? Jetzt Anfang Februar oder sowas, da bin ich dann in Münster durch City rumgelaufen und dann waren da drei Mädchen, die waren jetzt nicht die hellsten Kerzen am Weihnachtsbaum. So, die waren ein bisschen mehr so Öko-Lichter, also ein bisschen weniger gedimmt. Dann bin ich da quasi ganz mal durch die Stadt durchgegangen und hatte halt auch dann Mikrofon in der Hand und dann, hey, da hat ja ein Mikrofon, darf ich mal was reinsagen? Und dann ich so, ja, alles klar, direkt hingegangen. Ja, was habt ihr denn so zu sagen? Wer bist du denn? Was machst du denn jetzt hier? Und ich so, ja, bla bla bla. Ich glaube, da ging es dann darum, sowas ganz Einfaches, so, ja, was sind eure Wochenendpläne, weil dann so gutes Wetter war für das Wochenende oder sowas. Und dann, ja, was machen wir am Wochenende? Guckst du den Freunden an? Ihr weiß nicht, feiern? Ja. Und mehr habe ich da auch nicht rausgekriegt, also das war es dann auch schon. So ist das, ne? Das ist traurig. Lernt man davon. Ja, aber sonst, cooles Festival. Ja, gerne wieder. Ich weiß nicht, wollen wir noch das mit dieser Podcast-Studie machen oder zumindest mal kurz reingucken? Boah, Alter, wir leben jetzt schon so lange auf. Weißt du was, wir machen das beim nächsten Mal. Ja? Wie wär's? Oh, also, das ist wirklich eine lange Folge, ne? Wir sind also jetzt, im Moment sind wir mit Sicherheit schon bei über 1,15. Also von der Zeit. Ich habe noch Zeit, wir können noch. Wir gucken noch 5 Minuten. Ach, nur mal kurz reingucken. Also. Nein, weißt du was? Wir kommen jetzt erstmal alle runter, ja? Beruhigen uns ein bisschen, trinken einen kleinen Tee und dann kommen wir gleich mit den Abschiedsworten wieder. Die letzte Seite. Ach, 50 Folgen. Alter, also, ohne Witz, ich hätte. Also machen wir jetzt machen wir das jetzt mit der, der Umfrage von dem Podcast? Machen wir das jetzt? Ich weiß, also. Na, okay, wir machen es nächstes Mal. Leute, wir machen es nächstes Mal. Sneak Peek, erste Frage: Die Anzahl ihrer Podcasts. Da würde ich jetzt einen eintragen, tatsächlich. Wow, das wird spannend. Mal gucken, wie es weitergeht. In der nächsten Folge. Genau, 50 Folgen Podcast, 50 Folgen der Langeweile-Podcast. Und noch immer kennt uns keiner. Ja, aber hey, das könnte sich ändern, wenn ihr einfach mal all euren Freunden, Families, Omis, Opis, Onkels, Onkeln, Tanten, Haustieren Bescheid sagt, dass es den Langeweile-Podcast gibt, dass der Langeweile-Podcast super ist, dass ihr uns bei iTunes oder Spotify oder sonst irgendwie wo man sich quasi bekenntlich machen kann, uns abonniert und bewertet, vor allem auch positiv, was natürlich sehr wichtig ist. Das wäre schön. Und sagen wir so, ihr könnt auch ruhig 4 Sterne geben, das ist auch in Ordnung. Aber lasst irgendwie online quasi so ein bisschen den Fingerabdruck da, dass wir so ein bisschen vielleicht auch in Erscheinung treten in der Öffentlichkeit. Ich fühle mich auch immer so doof. Ich möchte nie Leuten sagen, dass ich einen Podcast mache, weil ich möchte nicht direkt wie einer von den Typen rüberkommen, die dann sagen, ey, ich mache ja einen Podcast, hör da doch mal rein, so Verkäufer-Vertreter-mäßig. So richtig schrecklich. Warum nicht? Weiß ich nicht, ich fühle mich da irgendwie nicht so richtig wohl bei. Nicht, dass ich mich dafür schäme, das, was ich jetzt hier mache, sondern einfach, weil ich glaube, dass man so Leuten schnell auf den Sack geht, wenn man dann sagt, ey, hier, ich habe eine neue Folge Dings und Kacke rausgebracht und so weiter. Ja, einfach mal kurz irgendwie eine Story bei Instagram und gut ist. So, da gehst du auch keiner auf die Kacke. Ich habe übrigens immer noch nie eine Folge bei Instagram gemacht. Eine Story, meine ich. Das ist noch nie eine. Dann mach das mal. Dann sehen auch die Leute direkt, ah, okay, Thorsten macht gerade zum ersten Mal eine Story. Das wird nämlich wirklich angezeigt. Und dann poste mal direkt irgendwie hier einen Link zu unserem Podcast und dann schön upswipen. Du hast doch 10.000 Abos schon, oder? Nee. Ja, 10.000 Abos, ich weiß gar nicht. Also bei mir ist das sehr homogen. Ich habe bei Instagram ungefähr, folge ich so vielen, wie mir folgen. Also alle, denen ich folge, die kenne ich auf jeden Fall. 229 Follower. Ich habe mal letztens versucht, meine Follower-Anzahl, oder was heißt letztens, halt, als ich noch mein Handy hatte, wow, vor mehreren Monaten einfach, versucht, meine Follower-Anzahl zu erhöhen, indem ich halt irgendwie so berühmten Leuten gefolgt bin, weil dann gucken irgendwie andere, okay, der folgt dem jetzt gerade ganz frisch, das heißt, das ist ein aktiver Nutzer, so, dann folge ich den in der Hoffnung, dass der mir dann auch folgt, bla bla bla, so irgendwie funktioniert das Konzept. Und dann hatte ich auch ganz viele Follower dazu bekommen, aber das ist aber schon arm. Ja, das stimmt auch, das ist richtig, aber die haben halt auch alle wieder deabonniert, ne, nach einer Zeit. Und ja, es ist auch ganz schön traurig und dumm. Aber ich dachte, es ist ein bisschen cooler, wenn wenigstens noch ein paar mehr dabei sind, naja. Einfach schöne Bilder posten. Was habe ich denn letztens noch entdeckt? Da hatte ich, das ist eine ganz coole Geschichte gewesen. Da hat, Vater und Tochter haben sich unterhalten, da meinte Vater irgendwann so, ey, was zum Teufel ist eigentlich ein Influencer, ne? So, was sich jeder normal denkende Mensch halt einfach so fragt. Und da meinte die Tochter ja so, bla bla bla, dies, das, sie machen Bilder und sagen Sachen über die Social-Media-Plattform und verkaufen sich darüber. Und dann meint der Vater so, ja, pff, das kann ich längst. Das kann ich doch auch, das ist doch voll easy peasy. Meint die Tochter noch so, ja, auf jeden Fall, Papa. Was ist jetzt passiert? Der Typ, der hat 272.000 Follower bei Instagram. Und, das ist ein Bauarbeiter, ne? Ist ein Bauarbeiter, genau richtig. Ich glaube, Instagram at just a construction worker oder sowas. Das war irgendein Typ so und dann hatte das gemacht, hatte irgendwie ein paar Follower und dann sind wahrscheinlich direkt irgendwelche Local News Sender in Amerika drauf aufgesprungen und dann hat er wahrscheinlich irgendwie da Sendezeit bekommen. Dann ging das so durch die Decke. Das kann ich mir richtig gut vorstellen in Amerika, dass es genau so ablief. Ja, aber das ist doch an sich scheißegal, der ist ja, jetzt Influencer. Ist ja, auch, ja also, ist ja auch gut. Aber der postet an sich ja ziemlich lustige Sachen, denn keine Ahnung, wer irgendwo dann halt Kaffee trinkt, einfach auf der Baustelle und so, also just a construction worker halt. Also da ist jetzt nicht irgendwie was krasses, großes dabei und ich finde es irgendwie cool, dass er dann einfach so zeigen konnte, wie in Anführungsstrichen einfach das dann ist. Also hat andere Leute werden es natürlich Placements für irgendwelche bestimmten Stahlkonstrukte oder... Ja, die brauchen unbedingt ganz viele Influencer, damit sich die Leute mehr 4 Meter Stahl kaufen. So Teeträger, das wird auf jeden Fall noch gebraucht, so auch bei mir im Haus und so, das ist schon... Es ist eigentlich, da kann man Leute mit erreichen. Ist ein bisschen, wir haben jetzt tatsächlich Folge 50, so, ne? Mhm. Wir haben nichts Krasses irgendwie gemacht, wir haben es so einfach vergessen. Mir zumindest ist es heute erst aufgefallen, als du das gesagt hast im Intro. Und ich hab's dir letzte Woche habe ich es noch gesagt, wo du noch meintest, ja, wir machen was richtig Großes, was richtig Krasses, lasst euch überraschen. Und ich habe noch hinterhergeworfen, keine Sorge, da wird eh nichts passieren. Und hey, es ist in Erfüllung gegangen. Das Ding ist auch, wir in der letzten Seite, im Outro, ne, im Epilog, da sagen wir immer noch irgendwas, was wir Krasses nächste Woche machen werden, aber ich vergesse es halt auch einfach wieder, ne? Ich korrigiere, du sagst immer, dass wir irgendwas Krasses machen werden und dann vergisst du es wieder. Naja, wir sind ein Team, Thorsten, jetzt lass mich da nicht hängen. In der nächsten Woche übrigens mal wieder mit Erklär mir mal, oder wie auch immer das heißt, nee, wie heißt es, gute Arbeit Originals, nee, oder. Das Langeweile-Lexikon, nächste Woche wieder am Start und der große, Witzewelle-Wettbewerb. Das hört sich spannend an. Da würde ich auf jeden Fall reinhören, wenn es wieder heißt, der Langeweile-Podcast ist zurück. Ich weiß nicht, ich kann nicht singen. Du hast am Anfang so schön gesungen, da dachte ich, 50 Folgen. Ja. In 50 Jahren haben wir 50 Folgen mehr veröffentlicht. Eine Folge jedes Jahr. Denn für den YouTube-Algorithmus ist es wichtig, dass man konstant bleibt. Eine Folge in der Woche, okay. Eine Folge im Monat, auch okay. Eine Folge im Jahr, klar. Mit Thorsten und Jona. Schönes Wochenende und bis zur nächsten Woche. Tschüss.